Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute durch die Blume. Es war ein kalter Wintertag. Die Leute quälten sich durch die Brise, die eisig durch die Straßen strich. Ich lagerte meine Füße hoch und meinen Rücken tief, was dieser mit einem angenehmen Ziehen quittierte. Ich richtete mich auf einen gemütlichen Tag ein, doch dann erschien Frau Gubler, deren Stimme nur wenige Grade wärmer klang als ein sibirischer Schneesturm. Ich bin in Lebensgefahr. Sind wir das nicht alle? Täglich attackiert durch tödliche Viren, Krebszellen, bakteriellen Zahnbelag und die Wetterfrösche am Fernsehen. Mein Mann will mich töten. Er plant einen Giftmord. Tja, Frau Gubler, tut mir leid, aber ich erwarte noch ein paar andere Klienten. Wenn es so weitergeht, werde ich meine Arbeitszeit an die Meistbietenden versteigern. Wenn Sie mir das Leben retten, werde ich sehr, sehr großzügig sein. Das klang nicht schlecht. Ich bot der guten Frau einen Kaffee an, doch sie bestand darauf, einen eigens mitgebrachten Teebeutel in heißes Wasser zu tauchen. Das Wasser verwandelte sich umgehend in eine dunkelblaue Brühe, die bestialisch stank. Das ist ein javanesischer Kräutertee. Regeneriert Hautzellen und lindert die Beschwerden nach einem Tigerbiss. Aha, Ihr Hobby ist es also, sich von Tigern beißen zu lassen. Nein, ich widme meine Zeit meiner Haut. Ich bewerbe mich für den Skin Award 1996 in der Kategorie 50+. Da habe ich ausgezeichnete Chancen. Sie hingegen könnten sich nicht einmal in der Kategorie 90+ eine Chance ausrechnen. Dafür hat meine Haut Charakter. Sie gilt als eigensinnig und sensibel. Seien Sie also auf der Haut. Hut. Das müsste doch Hut heißen. Leute, die immer alles besser wissen, ertrage ich nur in wärmeren Jahreszeiten. Typisch. Alle Kaffeetrinker sind Zyniker, genau wie mein Mann. Er will mich vergiften. Das sagten Sie bereits. Wieso verdächtigen Sie ihn? Ich habe ihn neulich im Keller ertappt. Er saß in einem Stuhl. Wissen Sie, was er in der Hand hatte? Einen sprechenden Fliegenpilz? Nein, ein Buch. Und damit will er Sie vergiften? Ist es ein Sachbuch? Die schönsten Giftmorde, so heißt das Buch. Er wurde rot, als ich ihn ertappte. Haben Sie ihn auf das Buch angesprochen? Ich? Nein. Ich geriet so in Panik, dass ich nach oben rannte und mich einsperrte. Ihre Ehe scheint nicht gerade glücklich zu sein. Das geht Sie nichts an. Retten Sie mein Leben, den Rest überlassen Sie mir. Wenn mein Mann im Gefängnis sitzt, geht es unserer Ehe wieder besser. Die Frau gab mir einen Umschlag mit zahlreichen Fotos und einigen Adressen. Herr Gubler war vor 2 Jahren pensioniert worden, arbeitete aber noch ab und zu aushilfsweise als Monteur für eine Firma, die industrielle Kühlschränke herstellte. Ich beschattete den Mann 2 Tage lang, ohne irgendwelche Erkenntnisse zu gewinnen. Am 3. Tag suchte er eine Apotheke auf. Der Mann vorhin? Nein, das ist kein Stammkunde. Weshalb möchten Sie das wissen? Ich gebe keine Auskünfte über meine Kunden. Auch nicht, wenn ich nachher eine Packung Vitamintabletten kaufe. Ich hätte da noch ein Sonderangebot. 5000 Tabletten. Na dann her mit den Vitaminen. Sind keine Vitamine, Knoblauchtabletten. Wenn's denn sein muss, machen die Dinger nicht einsam. Es gibt Frauen, die mögen so etwas. Sehr gut. Wann haben Sie Feierabend? Sie wollten doch etwas ganz anderes wissen. Genau. Was kaufte der Mann für ein Gift? Ginseng. Soll die Vitalität stärken. So, so. Mögen Sie starke Männer? So, so. Ich mag mehr die sanfteren Typen. Die schreien nicht so laut, wenn ich ihnen die Augen auskratze. Die Dame lächelte genüsslich und ich brachte mein Augenlicht in Sicherheit. Es dauerte eine Weile, bis ich Herrn Gubler wieder im Blickfeld hatte. Diesmal betrat er einen Blumenladen. Er kaufte einen riesigen Strauß in einem monströsen Gebilde und verschwand um die Ecke. Ehe ich ihm folgen konnte, erschien die Floristin zusammen mit einem unansehnlichen älteren Mann im Schlepptau. Na, Maloney, auch auf der Suche nach einem schönen Strauß? Richard oder Boto? Oder darf's ein niedlicher Vogel sein? Dieser Herr hier kann sich nicht entscheiden. Er möchte seiner Schwiegermutter eine Freude machen. Sie hat Geburtstag. Also eigentlich hätte ich ihr am liebsten etwas Beständiges gekauft. Tut mir leid, Plastikblumen führe ich nicht. Bunte Gießkanne. Der Kunde vorhin, kommt er öfter vorbei? Ja, er ist vernarrt in die Blumen. Er könnte stundenlang herumstehen und meine Bestände anschauen. Bestecke, sagen Sie. Das ist aber nicht sehr romantisch. Früher klang das alles viel poetischer. An deinem Busen möchte ich mich laben. Und mich erfreuen an deinen Küchenschaben. Ist Ihnen in letzter Zeit eine Hermann Hesse-Gesamtausgabe auf den Kopf geknallt? Also mir reicht es jetzt. Aber lass mich doch nicht von zwei Lustmolchen blöd anmachen. Ich muss doch sehr bitten. Ich bin kein Molch und schon gar kein Lust. Ich bin im Dienst. Also ich weiß nicht, Maloney, der Mann vorhin hat die Frau angehimmelt. Und sie hat zurückgehimmelt. Damit wurde Frau Gublers Verdacht erstmals etwas lebendiger. Der Polizist entschied sich schließlich dafür, seiner Schwiegermutter eine Küchenmaschine zu kaufen, mit der man aus Kartoffeln innerhalb Sekunden einen unappetitlichen Brei machen konnte. Ich ging weiter und traf auf der Straße auf einen Bettler, der laut vor sich hin fluchte. In seinen Händen hielt er den Blumenstrauß, den Herr Gubler gerade gekauft hatte. Meine Klientin wollte, dass ich ihr in einem Teehaus die Aufwartung machte. Solche Dinge gehören zu meinem Berufsrisiko und es gibt leider keine Versicherung dagegen. Ein Verhältnis? Mein Mann? Das überrascht mich. Sieht aber ganz danach aus. Weshalb soll er sonst Blumen kaufen, die er danach einem Bettler verschenkt? Mein Mann ist nicht dafür bekannt, dass er etwas verschenkt. Auch nicht Liebe. Wenigstens nicht mehr. Vielleicht sollten Sie sich damit abfinden, dass er seinen fünften Frühling erlebt. Mitten im Winter? Soll vorkommen. Auf jeden Fall deutet nichts darauf hin, dass er sie umbringen möchte. Das sagen Sie. Dabei hat er jetzt ein Motiv. Wenn er ein Verhältnis hat, dann hat er auch ein Motiv. Das ist doch so, oder? Die meisten Seitensprünge kommen ohne Giftmord aus. Mein Mann will mich töten, das weiß ich. Sie müssen ihn weiterhin beschatten, Tag und Nacht. Wie stellen Sie sich das vor? Soll ich mich in seinem Zahnglas verstecken? Sie müssen in meiner Nähe bleiben, wenn er hier ist. Ich richte Ihnen im Keller einen Schlafplatz ein. Danke, aber ich schlafe nur noch selten. Das ist aber ganz schlecht. Die Haut regeneriert sich nur im Schlaf. Ich mache deshalb jedes Jahr eine Schlafkur. Wo denn? In Ihrem Keller? Nein, in Österreich. Ich schlafe jeweils 20 Stunden. Die restlichen 4 Stunden liege ich da und stelle mir vor, wie sich meine Haut verjüngt. Aha. Und das hilft? Und wie? Natürlich geht das nur, wenn auch alle anderen Patienten sich intensiv eine Hautverjüngung vorstellen. Wir nennen das Hautmeditation. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen einen günstigen Aufenthalt vermitteln. Ich glaube, eine 2-monatige Kur würde in Ihrem Gesicht Wunder bewirken. Mir grauste bei dem Gedanken. Ich wünschte mir einen netten Klienten herbei, der mir einen lukrativen Auftrag in der Karibik verschaffte. Doch stattdessen beschattete ich erneut Herrn Gubler. Das Spielchen wiederholte sich. Er kaufte noch einen Blumenstrauß und schenkte ihn wenig später dem Bettler, der griesgrämig dasaß und die bunten Stängel beschnupperte. Was ist ein Hohn, ist das? Jawohl, dieser Mann will mich psychisch fertig machen. Schenk mir Blumen. Was soll ich mit Blumen? Nicht mal essen kann man das Zeugs. Ich bettle hier nicht zu meinem Vergnügen. Ich muss doch irgendwie über die Runden kommen. Verdammte Kälte ist das. Er könnte mir wenigstens eine Heizdecke schenken oder eine Flasche Schnaps. Aber Blumen, das ist eine Beleidigung. Sagte der Mann etwas, als er ihm die Blumen schenkte? Hat nichts gesagt. Nicht mal angeschaut hat er mich. Was soll ich mit den Blumen? Habe keine Freundin, der ich Blumen schenken könnte. Und meine Mutter hasst mich. Der Kerl will mich fertig machen. Das ist wahrscheinlich einer, der die Bettler aus der Stadt treiben möchte. Die schrecken vor nichts zurück. Nicht mal vor Blumen. Na, Maloney, haben Sie eine Bewilligung zum Betteln? Nein. Aber Sie haben sicher eine Bewilligung, um hier herumzustänkern. Was will der Kerl? Verschenkt er auch Blumen? Blumen! Leute wie Sie sollte man als mahnendes Beispiel in den Schulhöfen ausstellen. Sie haben in Ihrer Jugend sicher zu viel Radio gehört. Ich habe nie Radio gehört. Ich habe in meiner Jugend nur gelesen. Mit 5 wagte ich mich sogar schon an Goethes Faust. Da haben wir es wieder, Maloney. Schon so früh verroht. mit 5 schon Boxkämpfe ausgetragen. Kein Wunder, dass der Mann heute nicht mehr richtig im Kopf ist. Jetzt reicht es aber. Auch Bettler haben eine Würde. Und die lässt es nicht zu, dass mir dauernd Blumen und andere Unverschämtheiten an den Kopf geschmissen werden. Der Bettler drückte dem Polizisten die schon beinahe welken Blumen in die Hand, was dieser knurrend kommentierte. Gemeinsam gingen wir zum Wagen des städtischen Beamten. Dort klingelte das Telefon. Was ist? Ausgerechnet jetzt? Kann die Frau nicht noch ein wenig warten? Wie bitte? Muss denn das sein? Seien Sie froh, dass Sie keinen anständigen Beruf gelernt haben, Maloney. Da bleibt Ihnen einiges erspart. Wieso? Hat man Sie dazu verknurrt, in der Polizeikantine die Reste des Mittagessens zu verspeisen? Viel schlimmer, Maloney. Eine Leiche. Da habe ich mich so gefreut. Heute ist nämlich das neue Rätselheft mit der Post gekommen. 100 neue Rätsel, die warten zu Hause alle auf mich. Gönnen Sie den Rätseln doch die Verschnaufpause. Es genügt, wenn Sie sie morgen mit falschen Buchstaben verunzieren. Tja, Maloney, üble Sache. Möchten Sie mitkommen? Zur Abwechslung mal wieder eine Leiche, mit der Sie garantiert nichts zu tun haben. Eine Frau lag einfach tot in ihrer Wohnung. Vermutlich kein Verbrechen. Die meisten Leute sterben ja noch immer ohne Mörder. Zum Glück, Maloney, sonst hätte ich noch mehr zu tun. Er redete fröhlich weiter, während er langsam aber sicher in jene Straße einbog, in der Frau Gubler wohnte. Ich schüttelte den Kopf, als er vor ihrer Haustür hielt. Offenbar hatte sie mit ihrem Verdacht doch recht gehabt. In der Wohnung meiner Klientin gab es keinerlei Anzeichen eines Kampfes oder eines Einbruchs. Die Leiche wies keine äußeren Verletzungen auf, was den Polizisten sofort dazu animierte, den Tod meiner Klientin als Naturereignis einzustufen. Herzversagen. Auch wenn das noch nicht eindeutig klar ist, ich zweifle keinen Moment daran. Seltsam ist nur der Geruch in der Wohnung. Grauenhaft. Frau Gubler hat eine Vorliebe für ausgefallene Teesorten. Tatsächlich. Das riecht aber mehr nach Blumen. Wissen Sie, ich schenke meiner Frau nur ungern Blumen, weil ich den Geruch eigentlich nicht ausstehen kann. Das erstaunt mich nicht. Vermutlich geht es den Blumen mit Ihnen genauso. Tja, Maloney, ich glaube, Sie können jetzt wieder gehen. Das glaube ich nicht. Meine Klientin ist tot. Sie glaubte, dass ihr Mann sie vergiften wollte. Doch. Und wieso erfahre ich das erst jetzt? Also doch ein Mord. Das gefällt mir ganz und gar nicht, Maloney. Mir auch nicht. Oder glauben Sie, es macht mir Spaß, neben Ihnen zu stehen und zu riechen, wie sich Ihr Schweiß langsam mit dem Geruch der Blumen vermengt? Ich transpiriere nicht, Maloney. Das ist ganz und gar unmöglich. Ich habe die Schweißdrüsen unter den Armen autosuggestiv unter Kontrolle. Ich habe in einem Buch gelesen, dass man alles kontrollieren kann an seinem Körper. Sogar den Stuhlgang. Ich muss nur noch, wenn ich will, Maloney. Er erzählte mir ein paar unappetitliche Einzelheiten über seine Darmaktivitäten. Ich hörte nicht zu, sondern beobachtete durch das Fenster, wie Herr Gubler das Haus betrat. Er spielte den Bestürzten und wankte bedrohlich, als er vom Tode seiner Frau erfuhr. Sie geben also zu, Ihre Frau ermordet zu haben. Ich? Sind Sie wahnsinnig? Ich habe meine Frau geliebt. Ihre Frau war anderer Ansicht. Ja, ich weiß. Sie ist ein wenig eigen geworden in den vergangenen Jahren. Sie wurde misstrauisch, glaubte, dass ich hinter ihrem Rücken etwas aushecke. Ich glaube, sie hatte Angst davor, dass ich sie in eine Klinik einweisen könnte. In eine Klinik? Weshalb? War Ihre Frau geisteskrank? Ich spreche nicht gerne darüber. Meine Frau hat eine Nachbarin terrorisiert, weil sie glaubte, dass diese sie vergiften wollte. Das ist 3 Jahre her, es war schlimm. Meine Frau hat diese Nachbarin geschlagen. Glücklicherweise konnte ich dazwischen gehen. Das werden wir alles überprüfen. Sie sind vorläufig festgenommen. Ich? Weshalb? Ich habe ein Alibi. Mir können Sie nichts anhängen. Das können Sie getrost mir überlassen, wem ich was anhänge. Wie haben Sie Ihre Frau ermordet? Jetzt hören Sie doch endlich auf damit. Das ist ja unerträglich. So ist er leider immer. Wer ist Ihr Alibi, Herr Gubler? Doch nicht etwa die hübsche Floristin? Die ist nicht das Alibi, die ist das Motiv. Blödsinn. Das ist vorbei. Ich wollte es ihr heute sagen. Das war eine Spinnerei von mir. Es war schön, wieder einmal verliebt zu sein. Aber es ist vorbei. Alles ist jetzt vorbei. Und was ist mit den Blumen? Haben Sie Ihrer Frau Blumen mitgebracht? Ich? Nein. Ich schenke meiner Frau nie Blumen. Ich bin doch nicht blöd. Sie hätte sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und woher kommt dieser üble Geruch in der Wohnung? Das ist seltsam. Meine Frau hat zwar unmögliche Teemischungen gebraut, die manchmal bestialisch stanken. Aber dieser Duft ist neu. Den kenne ich nicht. Alibi hin oder her, Sie sind verhaftet. Sonst komme ich nie mehr zu meinem Feierabend heute. Das nehme ich Ihnen persönlich übel, Herr Gubler. Er legte dem verdutzten Mann Handschellen an. Ich schaute auf die Uhr und stellte fest, dass es kurz nach 6 war. Der Blumenladen, den ich aufsuchte, war etwas kleiner als jener, in dem Gubler seine Hormone tanzen ließ. Ich machte eine überraschende Entdeckung. Da staunen Sie, nicht wahr? Hätte auch nicht gedacht, dass aus mir noch ein Unternehmer wird. Aber dieser Idiot mit den Blumen hat mich auf die Idee gebracht. Jeden Tag werden Blumen gekauft für Leute, die Blumen gar nicht mögen. Deshalb habe ich diesen Laden eröffnet. Es ist der erste Secondhand-Blumenladen der Stadt. Und es gibt tatsächlich Leute, die abgestandene Rosen kaufen. Und wie? Solange es Schwiegermütter gibt, gibt es auch geizige Schwiegersöhne. Ist doch ein toller Kreislauf. Die Söhne kaufen die Blumen, die andere Mütter mir verkauft haben. Manchmal kehrt ein Blumenstrauß schon 3 Stunden, nachdem ich ihn verkauft hatte, wieder zu mir zurück. Möchten Sie auch einen Strauß? Gerade ist ein wunderschöner hereingekommen. Ich mache Ihnen einen fairen Preis. Ich machte mich schleunigst aus dem Staub. Am nächsten Morgen rief mich der Polizist an. Herr Gubler hatte die Nacht in der Zelle problemlos überstanden. Er weigerte sich aber immer noch, ein Geständnis abzulegen. Dafür warteten die Damen und Herren in den weißen Kitteln mit einer Überraschung auf. Ich traf mich mit dem Polizisten bei der schönen Floristin. Herr Gubler wurde verhaftet? Seine Frau tot? Das ist unglaublich. Allerdings. Vor allem, wenn man bedenkt, wie die bedauernswerte Frau zu Tode kam. Ja, wie denn? Hat Gubler sie erschossen? Sie trank Tee. Ach, kann man davon sterben? Tun Sie nicht so scheinheilig. Sie haben Frau Gubler ermordet. Ich? Wieso sollte ich? Vermutlich, um die Rivalin loszuwerden. Herr Gubler hat Ihnen sicherlich erzählt, dass seine Frau die unmöglichsten Teesorten trinkt, weil sie glaubt, davon eine schönere Haut zu bekommen. Tatsächlich hat sie das. Wenn Sie so weitermachen, werde ich dafür sorgen, dass Sie im Gefängnis einen ganz speziellen Tee trinken müssen. Was denn für einen Tee? Oleanderblütentee, hübsch gemixt mit ein wenig Rattengift. Frau Gubler trank davon und starb. Nur eine Floristin weiß, dass diese Blüten hochgiftig sind. Sie können mir nichts nachweisen. Und ob wir das können? Wir haben in der Wohnung der Toten winzige Spuren von Blütenstaub gefunden. Ganz verschiedene Blüten. So wie man sie an den Kleidern von Floristen findet. Das genügt nicht als Beweis. Das ist nicht zulässig. Irgendwo werden Sie auch einen Fingerabdruck hinterlassen haben, den Sie in der Eile nicht wegwischten. Sehr gut, Maloney. Wenn Sie so weitermachen, könnte aus Ihnen in etwa 40 Jahren noch ein passabler Polizist werden. Mein Magen rumorte bei der Vorstellung. Ehe ich mich übergab, gelang es mir, ins Freie zu taumeln. Die frische Luft tat gut. Die Floristin blieb stur und leugnete, bis tatsächlich ein Fingerabdruck gefunden wurde. Am Kühlschrank. Die Floristin wurde beinahe hysterisch, als man sie damit konfrontierte. Sie konnte sich nicht daran erinnern, den Kühlschrank auch nur berührt zu haben. Manchmal geht die Gerechtigkeit seltsame Wege. Unsereins kann das nur recht sein. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Durch die Blume.